Kapitel 6 Thomaskantor 1723. In Leipzig ist eine Stelle frei. Der alte Thomaskantor ist tot. Das war ein bekannter Komponist und Organist. Romane hat er auch geschrieben und an der Universität unterrichtet. Ein Universaltalent. Jetzt sucht die Stadt einen neuen. Als Thomaskantor muss er den Chor der Thomasschule unterrichten und die Kirchenmusik für die Thomaskirche zusammenstellen. Er arbeitet auch als Lateinlehrer in der Schule. Was der neue Kantor nicht soll, an der Universität arbeiten, denn die liegt im Konflikt mit dem Rat und Romane schreiben soll er auch nicht. Kein Universaltalent will der Rat, sondern einen, der nur für die Thomasschule da ist. Die und den Chor dort gibt es seit 1212. Er ist einer der besten in Deutschland. Der Rat will einen der besten Musiker des Landes für die Stelle. Das ist ohne Frage Philipp Telemann. Der ist in der Welt bekannt, sagt der Rat der Stadt Leipzig. Natürlich, Telemann ist ein großer Komponist. Was er kann? Die Instrumente und das Komponieren. Das hat er selbst gelernt, ohne Lehrer. Und er schreibt ein musikalisches Werk nach dem anderen. In ganz Deutschland kennt man seine Musik. Der Mann ist der Beste in Deutschland. In Leipzig kennt man ihn aus seiner Studentenzeit. Hier hat er das Collegium Musicale organisiert, wo jede Woche für ein bürgerliches Publikum gespielt und gesungen wird. Bach resigniert. Gegen Telemann habe ich keine Chance, sagt er. Aber Telemann arbeitet in Hamburg. Da geht es ihm gut und er kann frei arbeiten. Und dort bekommt er nun 400 Taler mehr. Denn man will nicht, dass er weggeht. Die Bürger von Hamburg lieben seine Musik. Telemann schreibt nach Leipzig. Ich komme nicht. Kandidat Nummer 2 ist Johann Heinrich Graupner, ein bekannter Kapellmeister aus Darmstadt. Er hat selbst an der Thomasschule in Leipzig das Musikmachen gelernt. Das Publikum liebt seine Opern. Dann nehmen wir den, sagt der Rat der Stadt Leipzig. Aber der muss in Darmstadt bleiben. Sein Herr, der Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt, sagt, er darf nicht weggehen. So ist das, wenn man für Adlige arbeitet. Das hat auch Bach erlebt. Graupner kommt nicht. Bleiben noch 3 Kandidaten, ein Schullehrer, ein Organist und der Kapellmeister aus Köthen, Johann Sebastian Bach. Die Besten können wir nicht bekommen, sagt ein Stadtrat. Also nehmen wir Bach. Endlich kann er aus Köthen weg. Endlich muss er nicht mehr für einen Adligen arbeiten. Freut er sich? In Köthen sagt man ihm: Natürlich gehen Sie nach Leipzig. Er verdient dort besser. Alles ist wunderbar, oder nicht? Die Fahrt von Köthen nach Leipzig ist nicht lang. Sebastian spricht nicht und lacht nicht. Er sieht nur aus dem Fenster. Was hat er? Bist du unruhig, Sebastian? Fragt Magdalena. Du hast eine neue Stelle. Was willst du mehr? Ach, ich habe erst noch eine Prüfung, antwortet Sebastian. Eine Prüfung, du! Sie lacht. Ja, das ist nicht komisch. Die in Leipzig, das sind Lutheraner. Und bis jetzt habe ich bei Calvinisten gearbeitet. Sie lacht nicht mehr. Das heißt, sie fragen dich nach religiösen Dogmen? Richtig. Und ich darf nichts Falsches sagen. Die Kommission wartet schon. 3 Pfarrer sitzen in einem großen Saal. Meister Bach, Sie haben bis jetzt bei Leopold von Köthen gearbeitet, im Geiste Calvins. Mein Herr war Calvinist. Ich bin und bleibe Lutheraner. Ich komme aus Eisenach, meine Herren. Gut, gut. Nun, sagen Sie, was muss der Staat für die Kirche tun? Der gute Staat führt die Kirche, antwortet Sebastian. Gut. Und Ihr Herr in Köthen? War da kein guter Herr. Die Calvinisten organisieren sich selbst. Aha. Und noch eine Frage. Wo ist Gott bei der Messe? Ist er nur symbolisch da? Nur symbolisch, ja. Bis vor 2 Tagen, bei den Calvinisten. Da musste man das so sagen. Aber jetzt und hier bei den Lutheranern? Nein, nein, antwortet Sebastian laut und klar. Gott ist bei der Messe real präsent. Bravo, bravo, sagt der Pfarrer. Gut, gut. Ich denke, unser lieber Maestro ist bei uns richtig. Sie wollen doch die Kinder an der Thomasschule brav unterrichten, auch in Latein. Latein mache ich vielleicht nicht selbst, aber... Das ist Ihre Sache. Aber Sie wollen dann auch nicht um mehr Geld bitten und nicht an der Universität arbeiten. Nein, nein. Aus Leipzig dürfen Sie nicht weg, ohne die Stadt zu fragen. Ich weiß, ich weiß. Und dann noch etwas. Ja? Ihre Kirchenmusik darf nicht zu lang für die Messe sein und nicht so wie in der Oper, sondern schön fromm. Ja, natürlich. Gut. Willkommen, Meister Bach. Willkommen als Thomaskantor. Sebastian steht auf. Ich danke Ihnen, meine Herren. Vor der Tür wartet Maddalena. Nun? Alles in Ordnung. Aber was die immer wollen, diese theologischen Kontroversen. Gott ist da, das ist das Wichtige. In uns, in unserer Musik. Ärgere dich nicht, Sebastian. Du hast ja die Stelle und du kannst deine Musik machen. 2 Wochen später kommt die ganze Familie nach Leipzig. Erst auf 4 Wagen die Möbel, dann in 2 Wagen Sebastian, Magdalena und die Kinder. Bis jetzt sind es noch 5. Die Wohnung des Kantors ist frisch renoviert. Die Schule nicht. Die Kinder, die hier lernen und leben, kommen aus armen Familien. Alles Geld für die Schule kommt vom Rat der Stadt Leipzig. Seit 200 Jahren ist an der Schule nichts mehr gemacht worden. Die Mauern fallen in Stücke. Ratten und Mäuse in allen Zimmern. Hier habe ich viel zu tun, sagt Sebastian am ersten Abend zu seiner Frau. Aber jetzt lebt er in einer Großstadt. Leipzig ist Messestadt. Leipzig hat Straßenlaternen. Leipzig ist bekannt für seine Gärten und seine 8 Kaffeehäuser, wo die Bürger Kaffee trinken, Zeitung lesen und diskutieren. Es gibt auch ein bürgerliches Publikum in Leipzig. Das ist neu für Bach. 1729 wird er Direktor des privaten Collegium Musicale, das Telemann als Student in Leipzig ins Leben gerufen hatte. Für dieses Orchester, das in einem Kaffeehaus spielt, schreibt er auch scherzhafte Stücke, wie die bekannte Kaffeekantate. Doch die ersten Jahre in Leipzig sind hart. Die Thomasschule ist alt und der Rektor interessiert sich nicht für sie. Geld ist auch nicht da. Als Sebastian 1729 seine große Matthäus-Passion aufführt, protestiert der Rat. Er soll nicht so große Musikstücke schreiben, sondern an der Schule brav seine Arbeit machen. Sebastian antwortet: Ich will bessere Schüler. Ich will die Schüler selbst aussuchen. Das geht nicht. Der Rat der Stadt Leipzig ist mit dem Thomaskantor nicht zufrieden. Sebastian ist es auch nicht. Er schreibt an seinen Freund aus Ohrdrufer Tagen, Georg Erdmann in Danzig, einen Brief. Weißt du nicht, wo ich eine Arbeit finden kann? Ich verdiene hier 600 Gulden, das ist viel, aber nicht in Leipzig. Alles ist so teuer hier. Wenn es viele Begräbnisse gibt, verdiene ich 100 Gulden mehr. Aber wenn keiner stirbt? Aber dann wird es in Leipzig besser. Der alte Rektor der Thomasschule stirbt 1730. Der Neue kennt Bach aus Weimar. Er freut sich über seinen Kantor. Er lässt die Schule renovieren und die Wohnung des Kantors auch. Er modernisiert die Schule. Sebastian braucht kein Latein mehr zu unterrichten. Der Kantor hat nur noch den Rektor der Schule über sich und nicht mehr den Stadtrat. 1735 kommt wieder ein neuer Rektor und die schöne Zeit ist zu Ende. Sebastian arbeitet nur noch so wenig in der Schule, wie er unbedingt muss. 1737 kritisiert eine Musikzeitschrift seine Orchesterführung im Collegium Musicale und Sebastian geht auch da nicht mehr hin. Er ist jetzt fast immer zu Hause, unterrichtet seine Kinder, es werden ja immer mehr, und komponiert. Für einen reichen Grafen schreibt er 1742 ein Klavierstück zum Einschlafen, die Goldberg-Variationen. Seine ältesten Söhne beginnen schon zu arbeiten. Wilhelm Friedemann in Dresden, Karl Philipp Emanuel in Berlin, 1738 als Cembalist am Hofe Friedrichs, der 1742 als Friedrich II. Von Preußen König wird.